Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 6. Folge. Sie beginnt 1935. Die Nationalsozialisten sind seit inzwischen 2 Jahren an der Regierung und die Zustimmung der deutschen Bevölkerung ist hoch wie nie zuvor. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Und noch ein Disclaimer. In dieser Folge des Hörspiels wird rassistische Sprache reproduziert. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Hitler sagte neulich, ich bin kein Diktator, ich habe die Demokratie nur vereinfacht. Die Judenhetze ist maßlos geworden. Die Olympiade, die nun zu Ende geht, ist mir doppelt zuwider. Folge 6. Zum Juden gemacht. Wenn ihr mal das Wort Rassenschänder in die Bildersuche eurer Suchmaschine eingebt, werden euch Fotos aus dem Dritten Reich angezeigt. Darauf zu sehen, Paare mit gesenktem Kopf und beschämtem Blick, umringt von bewaffneten SA-Männern. Um ihren Hals hängen Schilder mit demütigenden Aussagen. Jüdische und nichtjüdische Deutsche durften in der Ideologie der Nationalsozialisten nicht miteinander verkehren. Dafür wurden Gesetze erlassen und Paare zur Trennung oder Scheidung gedrängt. Dabei spielte nicht mal unbedingt eine Rolle, ob sich der jüdische Part selbst als jüdisch verstand. In der letzten Folge haben wir gehört, wie Viktor Klemperer von den Nazis als Jude angesehen wird, obwohl er sich selbst nicht so identifiziert. Er ist Deutscher und wünscht sich, als solcher behandelt zu werden. Das schließt sich natürlich nicht aus, aber in der antisemitischen Ideologie der Nationalsozialisten eben schon. Bislang haben viele antisemitische Gesetze nicht für Klemperer gegolten, da er konvertierter Protestant ist. Das ändert sich 1935 durch die sogenannten Nürnberger Rassengesetze. In einem komplizierten System, das sich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entzieht, definieren sich die Nazis zu Recht, wen sie ausgrenzen und verfolgen. Ab sofort wird juristisch zwischen Deutschen, Mischlingen und Juden unterschieden. Da Klemperer 2 jüdische Eltern hat, ist er demzufolge kein Deutscher mehr, sondern ein Jude. Kurz danach wird er deshalb als Professor zwangspensioniert. Denn, wir erinnern uns an die letzte Folge, Jüdinnen und Juden dürfen nicht mehr im Staatsdienst oder als Beamte arbeiten. Damit wird dem Ehepaar Klemperer die Lebensgrundlage entzogen. Eva ist krank und kann nicht arbeiten, Viktor darf es nicht mehr. Er bekommt zwar eine kleine Pension, aber die ist so gering, dass ihr Leben fortan von Existenzangst geprägt ist. Viele Menschen leiden unter dem Nationalsozialismus. Und trotzdem steht die breite Masse der deutschen Bevölkerung lautstark hinter dem Regime. Das Reich steht! Die Nation ist unerschütterlich! Das ganze Volk geeint und geschlossen wie nie! In dieser Stärke, in dieser Kraft und in dieser inneren Einigkeit erheben wir unsere Herzen und erheben wir unsere Hände. 1935 findet eine Volksabstimmung im Saarland statt. Demokratisch und unter internationaler Aufsicht. Die Saarländer sind aufgerufen, über den Anschluss an Deutschland oder Frankreich zu entscheiden. Nach massiver Propaganda der NSDAP fällt das Ergebnis eindeutig aus. 90,5% stimmen für Deutschland. Die Deutschen feiern diesen Erfolg ihres Diktators Adolf Hitler. Unser Reich, unser Volk und unser Führer, Sieg Heil! Sieg! In diesem Kontext reagieren die Massen in Deutschland auch begeistert, als Hitler am 7. März 1936 das Rheinland besetzen lässt. Seit dem Friedensvertrag von Versailles war die Region eigentlich eine entmilitarisierte Zone. Doch Hitler stationiert dort die Wehrmacht und sendet damit schon 3 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs einen Vorboten seiner Eroberungspläne. Spätestens in diesen Jahren wird für das Ehepaar Klemperer klar, die Verfolgung, die Ausgrenzung, die Gewalt, das ist ab sofort Alltag und es betrifft sie direkt. Aber wie geht man damit um? Soll man fliehen, auswandern? Eva könnte sich scheiden lassen. Genauso wie die Nationalsozialisten es fordern. Aber sie bleibt in der Ehe, bleibt bei Viktor. Und so zahlen sie den Preis der Ausgrenzung gemeinsam. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1935 bis 1936. Ich übergebe dem Feuer die Schriften, Duft und Sitte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften, Gesinnungslumperei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften, Demokraten jüdischer Prägung. Die Rückkehr der Sauer zum deutschen Mutterland. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen Deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Während dem die wirklichen Nationalsozialisten, SA und SS-Leute, solche Witze hemmungslos mit voller Namensnennung erzählen, ihnen kann ja nichts passieren, sind andere etwas vorsichtiger. Ja, also Heil Hitler, gell? 1935. Einer befehlt und die andere gestorben. Erster Januar, Dienstag gegen Abend. Gestern bei Gusti Wiekart war es insofern nett, als sie immer wieder eine unerschütterliche Gewissheit äußerte, dies werde das letzte Jahr Hitlers sein. 9. Januar, Mittwoch. Private und allgemeine Lage spitzt sich zu. Am 3. Januar ist Blumenfeld aufgefordert worden, vom Lehramt freiwillig zurückzutreten. Ich werde von Ostern ab keinen Studenten mehr haben und in Pension gehen müssen. Das heißt, von 800 Mark auf 400 herabgesetzt werden. Mein Kolleg nach den Ferien hielt ich vor 3 Leuten, das Seminar vor 1, die Dante-Vorlesung vor den 2 Hospitantinnen. 15. Januar, Dienstag. In den letzten Tagen ein gewisser Stimmungsaufschwung. Es sollte an der Saar nicht gut stehen für Hitler. Es sollte alles bereit sein für einen innerpolitischen Umschwung durch die Reichswehr. Gusti war hoffnungsvoll. Natschew sagte, man sei in Berlin sehr nervös. Am 13. war die Abstimmung. Gestern schon feierte unsere Presse den völligen Sieg und heute, um 8 Uhr das Resultat über alle Sender, 90,5% aller Stimmen für Deutschland. Und die Regierung hier triumphiert. Und wir hängen unsere schwarz-weiß-rote Judenfahne heraus, das heißt, binden sie an eine Wäschestange, die ihrerseits ans Geländer der Aufgangsveranda gebunden ist. Und mein Dante-Kolleg fällt aus und ich habe mich wieder einmal in Wunschträumen gewiegt und bin tief bedrückt. Am Sonntagnachmittag und Abend waren Wiekarts bei uns. Wir tranken 2 Flaschen Wein, ließen das Grammophon laufen, die alten Schlager der freien republikanischen Zeiten schwelgten in Hoffnungen. Heute scheint mir der Mann wieder unvertilgbar und die schmutzige Sklaverei durchaus im Sinn Deutschlands und wirklich 90% aller Deutschen angemessen. 16. Januar, Mittwoch. Isakowitz. Er nimmt uns schon üblicherweise nach der Behandlung in seinem Auto bis zum Bahnhof mit, wo Eber eine Suppe isst, heute nach abgenommener Brücke ziemlich zahnlos, drückte wieder die Stimmung der Judenheit aus und heute auch eigentlich die meine. Tiefste Depression, noch tiefer als im August bei Hindenburgs Tod. Die 90% Saarstimmen sind doch wirklich nicht nur Stimmen für Deutschland, sondern buchstäblich für Hitler-Deutschland. Damit hat Goebbels schon recht. Es hat ja nicht an Aufklärung, Gegenpropaganda, Freiheit der Wahl gefehlt. Wahrscheinlich halten wir, die wir von Gärung sprechen, unsere Wunschträume für Wahrheit und überschätzen die vorhandene Gegnerschaft aufs Äußerste. Auch im Reich wollen 90% den Führer und die Knechtschaft und den Tod der Wissenschaft, des Denkens, des Geistes, der Juden. Heute eine exorbitante Elektrizitätsrechnung. Die elektrische Anlage enttäuscht uns überhaupt. Das Kochen geht schneckenartig langsam und kostet allzu viel. Und dann? Ich habe ein paar Gedenkmünzen, 5- und 3-Mark-Stücke der letzten Jahre gesammelt. Die werden wohl nun draufgehen. Und dann? 2. Februar, Sonnabendabend. Am Mittwoch musste Eva eine Zahnwurzel in Narkose entfernt werden. Es war mir sehr scheußlich zuzusehen, wie sie eingeschläfert wird und bewusstlos ist, während sie hierfür eine Vorliebe hat und Lokalanästhesie unwirksam findet. Alle paar Jahre muss ich das mit ansehen und bin froh, wenn es überstanden ist. Was hilft die Rechnung, dass nur ein Unglücksfall auf 100.000 Narkosen kommt? Wer garantiert mir, dass gerade hier das schwarze Los nicht gezogen wird? 7. Februar, Mittwoch. Am 28. waren wir abends bei Blumenfels. Er hat ein Angebot, als Psychotechniker nach Lima zu gehen und wird es wohl annehmen. Dann werden wir hier noch einsamer sein als zuvor. Ich beneide ihn. Ich bin so qualvoll hilflos, weil ich eben ein Neuphilologe bin, der keine Fremdsprachen spricht. Mein Französisch ist vollkommen eingerostet. Ich habe Angst, auch nur einen Satz zu schreiben oder zu sprechen. Mit meinem Italienisch war es nie weit her und gar erst mit dem Spanisch. Ich kann nichts Brauchbares. Am 24.01. waren wir einmal im Kino. Höchste Seltenheit. Ein Kipura-Film. Mein Herz ruft nach dir. Bei Blumenfels hören wir jetzt immer gute Grammophonplatten. Neuerdings lässt Eva auch manchmal, wenn Wiekatz bei uns sind, unsere alten Schlagerplatten laufen. Diese Tangos und anderen internationalen und exotischen Dinge aus den Jahren der Republik haben jetzt geschichtlichen Wert und erfüllen mich geradezu mit Rührung und Erbitterung. Es herrscht Freiheit in ihnen. Weltsinn. 17. März, Sonntag. Die schwere Kälteperiode geht jetzt allmählich zu Ende. Schneereste liegen noch immer, aber Eva arbeitet im Garten. Um meine Arbeit steht es trostlos. Es drängt sich immer mehr auf, dass meine früheren Bände, die wohl mein Lebenswerk ausmachen, im Wesentlichen doch nur Journalismus sind. Ich gehe sozusagen mit der Frage nach Zweck und Wert meines Lebens schlafen und stehe damit auf. Und dann mache ich Hausarbeit und Kästchen für die Katzen. Fast unser einziger Verkehr, Wiekatz. Sonst große Einsamkeit. 17. April. Am 12. bei Kühns. Es waren dort Bollert, der Direktor der Landesbibliothek, und Frau Robert Wilbrandt, die die hiesige Villa verkaufen will. Wilbrandt war der Erste, der gehen musste. Sie leben in Oberbayern. Frau Wilbrandt erzählt, es werde in München laut geschimpft, wenn Hitler und Goebbels im Film erscheinen. Aber auch sie, Nationalökonomie, der Sozialdemokratie nahe, sagt, kommt nicht noch Schlimmeres, wenn Hitler gestürzt wird, noch schlimmerer Bolschewismus? Das hält ihn immer wieder. 22. April, Ostermontag. Die Ostertage in besonderer Stille hier oben. Eva den ganzen Tag im Garten. Frühlingswetter. Ich ringe mir täglich eine Seite ab. Kleine Spaziergänge auf dem Dölzschner Plateau. Blumenfels waren am Freitag bei uns. An diesem Abend erlitten unsere Finanzen einen besonderen Stoß. Es geht diesen Monat besonders knapp her. Die besonderen 5- und 2-Mark-Stücke, die schon so oft in Gefahr waren, müssen diesmal heran. Da zerbrach Evas Brille. Und nun reichen auch diese Münzen nicht. Am Morgen nach diesem Tiefstand ein Brief der Iduna. Vor ein paar Jahren hat sie meine in der Inflation entzweigegangene erste Lebensversicherung von 755 Mark aufgewertet, zahlbar bei meinem Tode. Jetzt bietet sie unmittelbare Rückzahlung in Höhe von 430 Mark an. Wir werden diesen Tropfen auf dem heißen Stein dankbar hinnehmen. Es ermöglicht mir einen neuen Anzug, ein paar neue Hemden und Strümpfe. Es ermöglicht für das Haus Gaseinrichtung und noch ein paar Kleinigkeiten. Welch erbärmlicher Zustand! Aber ich bin schon ziemlich abgebrüht. 30. April, Dienstag. Ich habe einen besonderen, koketten Ruhm darein gesetzt, heute eine Seite an meinem 18. Jahrhundert zu schreiben. Heute, wo ich kein Kolleg zu lesen brauche, weil ich durch die Post meine Entlassungsurkunde erhielt. 2. Mai, Donnerstag. Bis Ende Juli soll ich noch Gehalt bekommen und danach eine Pension, die etwa 400 Mark betragen wird. Ich ging am Dienstagnachmittag zu Blumenfeld, der inzwischen den Ruf nach Lima endgültig erhalten hat, und ließ mir die Adressen der Hilfsstellen geben. Mittwoch korrespondierte ich stundenlang. 3 gleichlautende Briefe nach Zürich, London, New York City. Aber was hilft all diese Geschäftigkeit? Sodann und vor allem, welchen Posten könnte ich annehmen? Eva wäre ihrer Erklärung nach und auch faktisch in jeder Pension oder möblierter oder Stadtwohnung eine Gefangene. Sie braucht Haus und Garten. Es könnte also nur ein besonders gut dotierter Posten sein, den ich anzunehmen vermöchte. Die Chance ist nicht größer als die aufs große Los, wenn man Lotterie spielt. 7. Mai, Dienstag. Ich habe ein Farbband besorgt und will auf unserer Remington-Uralt morgen zu üben beginnen. Als Jule selber sie mir um 1909 als abgelegt aus seinem Büro schickte, sah sie glückliche Zeiten. Ich habe Eva viele Aufsätze in die Maschine diktiert. Ich erinnere mich einer Nacht, da ich den Jensen-Aufsatz für die Frankfurter Zeitung diktierte, und dann fuhren wir zum Anhalter Bahnhof und kamen tot, frierend und beglückt gegen Morgen heim. Auch mein Montesquieu wurde auf ihr geschrieben, danach verstaubte sie, und Evas Hände versagten den Dienst. Es ist sehr bitter, so zurückzublicken. 15. Mai. Ich arbeite langsam am 18. Jahrhundert. Lese vor, lebe wie sonst, aber anfallweise morgens vor allem bei ausbleibender Post packt mich die grässliche Angst. Was wird? Wie sollen wir leben, dies Haus festhalten? Wie soll ich bei Evas Zustand Ersparnisse machen? Eva pflanzt, gärtnert, ich kaufe neue Gewächse, die Katzen brauchen täglich ein Pfund Kalbfleisch, Schulden bei Pretorius. Es ist wahrhaftig die nackte Misere, wenn man jetzt schon knappes Einkommen halbiert wird. Georg meldet sich nicht. Mein Brief vom 2.5. müsste ihn auch in England längst erreicht haben. Zürich schrieb sehr höflich, sie hofften in absehbarer Zeit. Keine Antwort von dem Schweizer Verleger, dem ich so ausführlich geschrieben habe. Hab ich gar keinen Marktwert mehr? 30. Mai, Himmelfahrt. Von Georg unter dem 25. Brief aus Rom, nachdem er seinen 70. Geburtstag bei Otto Klemperer in Cambridge überstanden hat. Er will mir die 6.000 Mark natürlich zur Verfügung stellen. Wie reich muss er sein? Aber wie grundanständig ist das doch von ihm gehandelt. Begreift aber nicht, warum ich an meinem Haus und an Deutschland festhalte. Wenn uns das Staatsbürgerrecht entzogen werde, gehe er nach Amerika, wo er als Arzt noch ein wenig verdienen könne. Er wolle lieber draußen darben, als hier in Deutschland in Wohlstand und Schmach leben. Sehr schön gesagt. Und womit kann ich draußen ein wenig verdienen? Inzwischen gärtnert Eva mit frenetischer Leidenschaft und meint, wir müssten auch mit halbem Gehalt existieren können. Und schon will sie einen Teil dieser 6.000 wieder zum Ausbau benutzen. Das 18. Jahrhundert gedeiht. Auch auf der uralten Schreibmaschine komme ich langsam in Fahrt. Karl Wiekert hat höchst drollig einen Küchenmörser an den gleitenden Teil gehängt. Nun funktioniert sie besser. Sonst sehr einsam, besonders innerlich. Gusti Wiekert sieht alles rein sowjetisch, Blumenfels sehen alles rein jüdisch an. Und die Gespräche mit Eva führen meist zu tiefen Depressionen und werden besser vermieden. 31. Mai, Freitag. Heute Nachmittag habe ich den Schlüssel zum Seminar und den Hausschlüssel an Wengler übergeben. Ich stand vor der Tür des Seminars, hatte den Schlüssel in der Tasche und wollte nicht selber aufschließen. Ein Diener kam, den ich nur vom Sehen kenne. Er trug SA-Uniform. Er drückte mir mit deutlicher Herzlichkeit die Hand und rief dann Wengler aus dem Nebenraum. 11. Juni, Dienstag nach Pfingsten. Schwere Hitze, jetzt um 9 Uhr früh, 28 Grad im Schatten. Leben, ein Wagen, Erfolg. Sonntag nach Tisch holten uns Isakowitz in ihrem hübschen Auto ab und fuhren uns zur Bastei. Ungeheurer Auto- und Motorradverkehr. Fast einen Kilometer vor dem Hotel mussten wir an lange Autoreihen anschließen und warten. Wir schätzten nachher auf etwa 500 parkende Autos, doppelt so viele Motorräder. Die Aussichtspunkte schwarz von Menschen. Wir stiegen auf einen Vorsprung, der Einblick in den herrlichen Zirkus aus gerundeten Türmen gibt. Eva kam gut hinauf und hinab, aber am Abend hatte sie dann schwere Schmerzen und hinkte. Wir müssen hier bleiben und uns durchhungern, selbst wenn sich ein Auswärts bietet. Ich kann Eva nicht einsperren. Isakowitz sind alle drei, Vater, Tochter, Mutter, sehr angenehme Leute. Die Frau ist bemalt und zurechtgemacht wie eine babylonische Hure, die ihren Verfall verbergen will, aber sie hat ein vollkommen einfaches und zutunliches Wesen. Mittags Einkäufe in der Stadt, etliche 30 Grad. Das Zurück durch den Park Inferno und Memento. Wie viele Jahre noch? Wie weit noch in meinen Arbeiten? Das 18. Jahrhundert, die Vita und die Sprache der drei Revolutionen schriebe ich gar zu gerne noch. Neulich ein Gendarm von der Gemeinde hier, ob ich ein Stammbuch hätte, wann ich eingebürgert sei. Ich sagte, es wachse mir beim Halse heraus. Er, mir auch. Ich bin 15 Jahre im Dienst, unter sozialdemokratischer Regierung hereingekommen. Was soll ich machen? Als er hörte, dass ich jetzt auch entlassen sei, sagte der einfache Mann ganz spontan, ja, haben Sie denn jemanden, der für Ihr Amt geeignet ist, Herr Professor? Ich sah ihn bloß an. Danach schüttelten wir uns die Hände. 30. Juni, Sonntagnachmittag. Gestern zum 29. 31 Jahre, bekam Eva Rittersporn für den Garten. Der Vertrag mit Pretorius zum Ausbau der beiden Veranden ist abgeschlossen. Alles, als wenn wir in gesicherter Lage wären. Es machte sich durch Annemarie Köhlers Eingreifen sehr rasch, dass ich zu einer ausgezeichneten Schreibmaschine kam, eine gewaltige, vollkommen intakte Ideal, die wirklich ideal ist. 21. Juli, Sonntag. Wir nahmen von Blumenfels Abschied zwischen den Kisten in ihrer schon entleerten Wohnung. Sie fuhren am 13. nach Paris. Ich sagte, Blumenfels solle beglückt nach Lima reisen. Wir säßen hier wie in einer belagerten Festung, in der die Pest wüte. Meine Prinzipien über das Deutschtum und die verschiedenen Nationalitäten sind ins Wackeln geraten wie die Zähne eines alten Mannes. Gestern Abend telefonierte uns Isakowitz an. Sie wollten uns zu einer Autopartie abholen. Ein Gewitter kam herauf. Isakowitz erschienen gegen 9 und brachten uns in ihre Wohnung. Sie wohnen bei der Lukaskirche, Riesenpappeln vor großem Balkon, schöne Porträts von ihrem Malerfreund Felix Müller, gediegene Möbel. Der Mann ist in großer Sorge, auch er. Wenn ihm die Kassenpraxis genommen wird, ist er erledigt. Er wälzt immerfort Emigrationspläne. 11. August, Sonntag. Am 1.8. war ich noch immer ohne Nachricht über mein Ruhegehalt. Dann schrieb man mir, ich erhielte BAW ungefähre Zahlung. Ich bekam 480 Mark überwiesen. Die Judenhetze ist maßlos geworden, weit schlimmer als beim ersten Boykott. Pogromanfänge gibt es da und dort, und wir rechnen damit, hier nächstens totgeschlagen zu werden. Nicht durch Nachbarn, aber durch Netteurs, die man da und dort als Volksseele einsetzt. An den Straßenbahnschildern der Prager Straße, wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter. In den Schaufenstern der kleinen Läden in Plauen Aussprüche und Verse aus allen Zeiten voller Beschimpfungen. Dazu, wir wollen keine Juden schauen in unserer schönen Vorstadt Plauen. Einmal nach vielen Monaten im Kino, Prinzesstheater, Kerak und die Nachtigall. Ein so schauerlicher Hintertreppenmist, dass es keine Notiz lohnt. Aber darin die Rolle eines waffenschiebenden Levantiner Scheusals. Gleich flüstert ein Mädel neben mir, der Jude. 15. September, Sonntag gegen Abend. In meinem Leben habe ich noch nie so konzentriert gearbeitet wie seit meiner Entlassung. Als wollte ich mir den Beweis liefern, dass ich noch etwas kann. 16. September. Gusti Wiekart, mit der wir in wechselseitigen Besuchen jede Woche zusammen sind, berichtet als Urteil der Kommunistischen Partei noch 5 bis 12 Monate. Das Parteidenken und Fühlen borniert sie immer mehr. Sie spricht von ihrem Glauben an Marx, Glauben an Lenin. Sobald sie von diesen Dingen spricht, tritt immer ein phonetisches Zeichen ihres Zustandes auf. Ihr R beginnt zu rollen. Neulich las sie ein aus Dänemark stenografisch hereingeschmuggeltes Poem en Prose von Precht vor. Ein Gefangener in der Zelle schreibt an die Wand: Hoch Lenin. Anstreicher sollen es entfernen. Immer wieder schlägt die Schrift durch: Hoch Lenin. Etliche Prosastrophen. Dann: Reiß die Mauer ein, befahl der Soldat. Ganz hübsch. Man könnte sich aber den Spaß machen, das Gedicht wörtlich auf die Nazis nach dem Münchner Putsch 1923 zu übertragen. Der Gefangene braucht bloß an die Wand zu schreiben: Heil Hitler. Gestern Verkehrsstockung in der Prager Straße, Knäuel von Menschen, Wagen. Ein junger Mensch, blass, starr, wahnsinnig im Aussehen, brüllt immerfort auf einen anderen ein, den ich nicht gesehen habe. Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter. Ich habe gesagt, und so weiter, in infinitum. Alles ist gestört, betroffen, niemand mischt sich ein, Polizei lässt sich nicht sehen, Verkehr stockt, der Mann brüllt immerzu. Ich habe gesagt, ich darf doch sagen, wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter, ich habe gesagt. Ich ging nach einer Weile weiter. Blumenfels schrieben eine Ansichtskarte von den Bermudas, worin sie über Seekrankheit klagten. In den Geburtstagsbrief an sie wollte ich die Verse setzen und ließ es lieber bleiben. Danke Gott an allen Tagen, der dich übers Meer getragen und erlöst von großen Plagen. Kleine haben kein Gewicht, von der Reling eines freien Schiffes in die See zu speien, ist der Übel höchstes nicht. 17. September, Dienstag. Während ich gestern schrieb, hatte der Reichstag in Nürnberg schon die Gesetze für das deutsche Blut und die deutsche Ehre angenommen. Zuchthaus auf Ehe und außerehelichen Verkehr zwischen Juden und Deutschen. Verbot deutscher Dienstmädchen unter 45 Jahren. Erlaubnis, die jüdische Flagge zu zeigen. Entziehung des Bürgerrechts. Und mit welcher Begründung und welchen Drohungen. Der Ekel macht einen krank. 29. September, Sonntag. Ich habe den Eindruck, dass eine Explosion bevorsteht. Ich rechne mit Pogrom, Ghetto, Geld- und Hausentziehung, mit allem. Vielmehr, ich rechne mit nichts. Ich warte, dumpf und hilflos. 5. Oktober, Sonnabend. Ich habe nun doch wieder nach monatelanger Pause eine Zeitung abonniert. Mir wird beim Lesen jedes Mal übel. Aber man muss wenigstens wissen, was gelogen wird. Es ergab sich, dass Isakowitz orthodoxer sind, als wir gewusst hatten. Der Mann kam aus dem Tempel. Seit 30 Jahren habe ich das Wort nicht mehr gehört. Er las bedeckten Hauptes ein Torahstück. Auch mir wurde ein Hut aufgesetzt, Lichter brannten. Es war mir sehr qualvoll. Wohin gehöre ich? 19. Oktober, Sonnabend. Hier hat der Neuphilologenkongress getagt. Einer sprach über Religion der Germanen, einer über neusprachlichen Unterricht im nationalsozialistischen Sinne, nicht für Geist und Kultur, sondern für den deutschen Menschen. Nicht einer von all den romanistischen Kollegen hat mich aufgesucht. Ich bin wie eine Pestleiche. Georg schrieb, er wandere aus. Es koste ihn 3/4 seines ersparten Vermögens, aber er wolle nach Nürnberg nicht unter dem Fallbeil leben. 26. Oktober, Sonnabend. Sprache des Dritten Reiches. Will Vesper, Landesleiter der Reichsschrifttumskammer. Mein Kampf ist das heilige Buch des Nationalsozialismus und des neuen Deutschland. Man muss es durchleben. 19. November. Wir sind in tragikomisch hohem Grad von unseren Katzen abhängig. So oft Nickelchen leidend ist, verfällt Eva geradezu in Depressionen. Der Tierarzt hat für eine Weile geholfen. Jetzt geht es dem Tier und Eva wieder schlecht. Vor ein paar Tagen kam ein Gesetz heraus, wonach die jüdischen Frontkämpfer mit vollem Gehalt zur Ruhe gesetzt werden sollen. Wird das auf mich angewandt, so hat meine Not ein Ende. 2. Dezember. Mir fiel heute ein, nie ist die Spannung zwischen menschlicher Macht und Ohnmacht, menschlichem Wissen und menschlicher Dummheit so überwältigend groß gewesen wie jetzt. Radio, Flugzeug und der Führer und Reichskanzler, die Rassengesetze, der Stürmer und so weiter. Auch die Ohnmacht, unserem schwarzen Nickelchen zu helfen, das langsam eingeht. Ein apathisches, dünnes Streifchen. 31. Dezember, Dienstagnachmittag, Silvester. Am 29. Dezember, abends 7 Uhr, habe ich den ersten Band meines 18. Jahrhunderts beendet. Wer wird es drucken? Wer wird es drucken? Ich setze gleich als zweiten Hauptpunkt den Tod unseres Nickelchen hierher, der mir wirklich nahe ging wie der Tod eines sehr lieben Menschen. Wir brachten es zu Dr. Groß. Dort wurde es noch einmal untersucht, bekam dann eine Blausäurespritze. Sentimental? Aber wo ist der Unterschied dem Sterben eines Menschen gegenüber? Sehr bitter war die Regelung meiner Ruhestandsbezüge. Der Schaufensterparagraf, der mit vollem Gehalt zu entlassenden jüdischen Frontkämpfer, ist für das Ausland da, ist Lüge, wie alles und jedes Tun der Regierung. Ich muss also mit etwa 490 Mark auskommen. Andere leben mit weniger Geld, und es wird gehen. Aber es ist umso bitterer, als wir uns doch etliche Wochen in Hoffnung auf das volle Gehalt wiegten. Die trügerische Hoffnung hatte eine sehr reale Folge. Wir hatten so oft vom Autofahren gesprochen, kurzum, ich meldete mich bei Strohbach zu einem Fahrkurs an. Erst ging es zum Verzweifeln schlecht, ich kam völlig durchnässt nach Hause, dann viel besser. Höhepunkt des Stolzes, eine Fahrt durch die ganze Stadt. Lute, der Fahrer, Sie werden noch ein kleiner Rennfahrer, Herr Professor. Und eine Kleinfahrt hier oben mit Eva im Wagen, zuletzt wieder verzweiflungsvoll. Ich weiß nicht, Herr Professor, Sie geben immer Gas, wenn Sie es wegnehmen müssen. Sie fahren in jedes Hindernis hinein, Sie können nicht lenken. Der Kurs endete, ohne dass ich in die Prüfung gehen konnte. Dann kam der Trotz über mich. So bin ich dieser Tage zu Strohbach gegangen und habe mich für einen zweiten Kurs angemeldet. Ich will und muss in die Prüfung. Heute bloß noch das schwerwiegende Jahresresümee 1935. Entlassen am 1. Mai 35, Auslandshoffnungen gescheitert, Hausanbau, 18. Jahrhundert Band 1 fertiggestellt, Blumenfels nach Lima, immer noch Drittes Reich und sehr gesunkene Hoffnung, das Vierte zu erleben. Raucheinschränkung und sonstige Präkaution aufgegeben, auch hierin will ich leichtsinnig sein. Es war unser sesshaftestes Jahr. Die weiteste Reise führte bis Heidenau. Das Wichtigste eigentlich, ich lernte Maschinen schreiben. Aus, aus, in der 11. Runde hat Max Mehling aus, aus, in der 11. Runde hat Max Mehling aus, aus, in der 11. Runde hat Max Mehling. Ich bitte jetzt das deutsche Volk, mich in meinem Glauben zu stärken und mir durch die Kraft seines Willens auch weiterhin die eigene Kraft zu geben. Kraft durch Freude. 1936. Merken Sie sich die Telefunken-Jubiläumsserie. Weltsuper, Europasuper, Kleinsuper und Donauland. Führer, die Spiele von Berlin. Jesse Owens, in der Mitte die vier Weißen. Zwei Schwarze gegen vier Weiße. Hinweisen aber will ich auf die allerneueste Errungenschaft, den Personenwagen mit Dieselmotor. Er ist da. 24. Januar, Freitagabend. Vom 16.11. ist die Anmeldung zum Fahrunterricht. Am 22.11. erstes Fahren. Danach Wochen der Verzweiflung. Am 28.12. Anmeldung zum zweiten Kurs. Er begann am 2. Januar und dauerte 13 Stunden. Gestern Vormittag habe ich die Prüfung bestanden. Diese Sache ist für mich wirklich beides, ein Sieg über meine Natur, ein sehr schwer errungener und eine allerwichtigste Angelegenheit. Der Donnerstag begann schlecht. Um 5:30 musste ich aufstehen. Ich machte den Ofen, sorgte für Muschel, für Evas Frühstück, trabte 7:45 weg und verlief mich. Ich kam gänzlich aufgelöst, schweißgebadet, mit Schmerzen um 8 unten an. Es war reichlich Zeit. Im Wartezimmer vor dem Kassenraum saß ein Dutzend Leute. Ein Mädel darunter, alle jünger als ich. Von meiner Fahrschule nur ein Herr, Anfang 40, ein Kriegsinvalide, der einen besonders konstruierten Wagen fährt. Ich war mit 5 Leuten zusammen, darunter der Einbeinige. Ein richtiges Klassenzimmer, ein Katheder, ein grauhaariger Ingenieur. Herr Dr. Klemperer, was ist an der Hinterachse? Ich, stolz, das Ausgleichsgetriebe. Auch von Kühlung, vom Abblenden wusste ich etwas. Aber das neue Halteverbotsschild kannte ich nicht. Der Einbein flüsterte mir es zu und der Ingenieur sagte, aber nicht einsagen. Ich wusste gerade so viel und so wenig wie die anderen. Nun stand man eine Stunde vor dem Hause herum. Dann kam Lute mit dem Spezialwagen des Invaliden. Ich wurde hinten hineingequetscht, neben mich kam der Sachverständige, ein anderer, als der uns mündlich geprüft hatte, herrisch und brutal im Wesen. Er bekrittelte den Fahrer von Anfang an. Mir war, als würde einer vor mir guillotiniert und ich sei der Nächste. Nun endlich kam ich heran. Lute hatte mich auf wenig Gas gedrillt, auf sanftestes Anfahren. Ich fuhr so sanft an, dass der Wagen nicht von der Stelle ging. »So geht es nicht«, sagte der Ingenieur hinter mir. Dann rollte der Wagen. Es ging eigentlich nicht schlecht, aber ich hatte Schmerzen über der Brust und Lute stieß mir andauernd den Fuß vom Gashebel und Lindner rief von hinten, »Sie bleiben ja stehen, geben Sie doch Gas!« Als ich mich schon außer Gefahr glaubte, »Halten, wenden!« Natürlich verwechselte ich wieder rechts und links. Aber dann kam ich herum und der Ingenieur war ganz sanft. Er schien Mitleid mit meinem hohen Alter zu haben. »Eine Glanzleistung war es nicht. Ich gebe Ihnen den Führerschein.« 6. März. Wir graben uns buchstäblich ein. Es ist Wahnsinn. Aber vielleicht ist dieser Wahnsinn siegreich und die beste Kapitalsanlage. Wir sind jetzt am Ausschachten der Garage. Nach unendlich vielem Ärger soll sie vorn in die Terrasse eingekellert werden. Das Auto ist am 2. März gekauft worden. 850 Mark, Opel 32 PS, 6 Zylinder, 1932 gebaut. Ganz offener Wagen. Er steht eingemietet bei Michael, der ihn überholen soll. 8. März. Ich lief gestern am Bismarckplatz mitten in die Reichstagsrede Hitlers hinein. Ich kam eine Stunde nicht los. Erst am offenen Laden, dann in der Bank, dann wieder im Laden. Das meiste war wohl formuliert, abgelesen, nicht allzu pathetisch. Die Rede der Besetzung des Rheinlands. Vor 3 Monaten wäre ich überzeugt gewesen, dass wir am selben Tag Krieg gehabt hätten. 23. März. Es wird ein ungeheurer Triumph der Regierung. Sie erhält Abermillionen Stimmen für die Freiheit und den Frieden. Sie braucht keine Stimme zu fälschen. Die Innenpolitik ist vergessen. Exemplum. Martha Wiechmann bisher ganz demokratisch. Jetzt? Nichts imponiert mir so wie die Aufrüstung und der Einmarsch im Rheinland. Und dann... Ich habe einen Vortrag über Russland gehört, das ist doch zu grässlich, da haben wir es besser. Man kennt nur noch die Alternative Bolschewismus-Nationalsozialismus, nichts dazwischen. Man hat im Rausch der Außenpolitik alles andere vergessen. Hitler sagte neulich, ich bin kein Diktator, ich habe die Demokratie nur vereinfacht. Beliebteste Fremdwörter, wir lassen uns nicht diskriminieren, nicht diffamieren. Er sagt diskriminieren. Er sagt auch, wer sei, wie Sahne, stimmhaft, wie es sich für den Mann aus dem Volke gehört. Heute die 3. Woche des Garagenbaus. Am 19.3. stand der Wagen endlich zu unserer Verfügung. Seitdem fahre ich täglich mit Michael, der nicht so vorsichtig ist wie Lute. Erst fuhr ich sehr schlecht, jetzt geht es wesentlich besser. Aber ich fühle mich keineswegs absolut sicher. Rückwärts fahren wird mir sauer, das Vorstellungsvermögen der Richtung fehlt. Lange gerade Chausseen beirren mich oft mehr als Kurven. Die Bäume flirren, ich komme ihnen näher, Korrektur wiederum wirft zu weit nach links. Ich muss mich zur Langsamkeit zwingen. Bei all diesen Sorgen und Ablenkungen geht die Tipparbeit am 18. Jahrhundert schneckenartig weiter. 31. März, 5. April. Der ganze Komplex, Garagenbau, Auto, macht vorderhand unendliche Sorgen, Mühe und Ärger. Erstens, die furchtbaren Erdarbeiten, das Gestein, das Schutt abfahren. Zweitens, und dies wurde mir gerade am Sonntag aufs Peinlichste eingehämmert, darf ein jüdischer Professor ein Auto haben? Irgendwie auffallen? In allen Gärten rings um uns wurde gearbeitet. Lange, der Zimmermann, hämmerte in der Veranda, Eva hackte am Wegrand. Am Nachmittag erschien der Gendarm. Aber es ist doch unser Garten, Herr Wachtmeister. Er brüllte Eva an. Der Bürgermeister habe gesagt, er solle uns alle einsperren. Verbotene Arbeit. Nationalfeiertag. Ich? Aber es ist doch unser Garten, Herr Wachtmeister. Es wird doch ringsum gearbeitet. Er, leise, höflich, bedauernd. Gegen die anderen ist eben keine Anzeige erstattet worden. Schweren Stand hatte der Zimmermann. Er wies nach, dass er nur und notwendigerweise, trotz meiner Warnung vor verbotener Sonntagsarbeit, eine wackelnde Verandasäule sichern musste. So lief alles gut ab, oder doch glimpflich, aber die Bitterkeit und Unsicherheit blieb. 21., 24., 28. April. Das Auto frisst mich auf. Es ist nicht so sehr mein kümmerliches Fahren, aber der Wagen ist nie in Ordnung. Etwas versagt immer. Ich habe alles Zutrauen zu ihm, den Reparateuren, zu dem Hauptpfleger und Berater Michael verloren. Immer wird mir mit quittierter Rechnung versichert, jetzt sei er ganz in Ordnung. Und doch bei jeder Fahrt hat etwas versagt. Benzinzufuhr, Anlasser, Batterie, Bremsen, Reifen. Das Schlimmste in der vorigen Woche. Wir wollten in eine Holzhandlung zwischen Nauslitz und Wölfnitz. Hinter der Schlussstelle des Nauslitzer Omnibus, vor der Höhe, Benzin weg. Ich glaubte zu Ende, aber nein, ich durchlief das ganze Dorf, keine Tankstelle. Ein alter Mann und sein Junge schoben den Wagen auf die Höhe, ich ließ ihn abrollen. Endlich eine Tankstelle, 12 Liter genommen. Der Wagen stockt. Ein Mechaniker arbeitet von 5 bis 7 umsonst. Er holt einen Wagen aus seiner Bude, schleppt unseren ab, fährt uns nach Hause, bringt um 10 abends den Wagen. In Ordnung. Nächsten Morgen bekomme ich die Karre vor die Tür, nicht weiter. Michael brachte alles in Ordnung, quittierte Rechnung. Gestern war ich bloß bei Gesch, Feldschlösschenstraße. Dann mussten wir in eine Werkstatt Bremsen nachbessern. Und so Tag für Tag. Heute habe ich versprochen, Isakowitz zu gemeinsamer Fahrt abzuholen. Die Frage ist, ob ich den Wagen startbereit kriege. Gestern Abend brannte die Stopplampe unentwegt und war nicht auszuschalten. Wir mussten die Birne abdrehen. Es klingt sehr komisch, ist aber zur Verzweiflung. Größte Schwierigkeiten bereitet mir immer noch das Ein- und Ausfahren hier zu Hause. Immer wieder verbeule ich die Kotflügel, beschädige Tor- und Gartenmäuerchen. Man muss durchhalten, vielleicht kommt das Vergnügen noch. Der Oberbürgermeister Zoller, die Führung des Landeshauptstadt. Heute beginnt der Gartenausstellung, zu der wir Dauerkarten genommen haben. Diese Blumenausstellung ist ein Hauptmotiv zu meinem Fahrenlernen. Der Reichsmeerstand fand sich bereit, mit der Stadtverwaltung Dresden zum Hauptschauplatz der ersten Reichsgartenschau im neuen Deutschland zu erwählen. Wir werden immer einsamer, ich werde immer misstrauischer. Besonders seit Martha Wiechmann zur Hitlerfront eingeschwenkt ist. Warum lässt Annemarie Köhler seit Wochen nichts von sich hören? Isakowitz rüsten zur Übersiedlung nach London. Danach sind wir ganz allein. Eine Verordnung für Beamte: Sie dürfen nicht mit Juden, auch nicht mit sogenannten anständigen Juden und übel beleumdeten Elementen verkehren. Wir sind völlig isoliert. 16. Mai, Sonnabendnachmittag. Motorisierter Hochzeitstag. Gestern Abend nach sehr langer Pause im Kino. Um 8:45 hier fort, um 8:30 am Freiberger Platz geparkt, eine Viertelstunde nach Schluss um 11:30 zu Haus. Es war ein großer Genuss. Und hier gab uns das Auto nun wirklich, was wir von ihm ersehnt hatten. Stimmung des Hochzeitstages? Ich fühle mich alt. Ich glaube nicht, dass ich noch viel Zeit vor mir habe. Ich glaube nicht, dass ich noch das Ende des Dritten Reiches erlebe. Und ich lasse mich doch ohne sonderliche Verzweiflung fatalistisch treiben. Und kann die Hoffnung nicht aufgeben. Evas starres Festhalten am Hausbau ist mir eine Stütze. Wie ich den Druck, die Schmach, die Unsicherheit, die Verlassenheit ohne Eva aushalten sollte, ist mir unbegreiflich. Gestern ein Abschiedsgruß von Bitte Klemperer aus Bremen. Nun verlassen auch die Frauen der Familie Klemperer Deutschland. Und manchmal kommt mir mein Bleiben ehrlos vor. Die politische Außenlage ist völlig wirr, aber sie bietet fraglos der Regierung die größten Chancen. Die Mehrzahl des Volkes ist zufrieden, eine kleine Gruppe nimmt Hitler als das geringste Übel hin, niemand will ihn wirklich los sein, alle sehen in ihm den außenpolitischen Befreier, fürchten russische Zustände, wie ein Kind den schwarzen Mann fürchtet, halten es, soweit sie nicht ehrlich berauscht sind, für realpolitisch inopportun, sich um solcher Kleinigkeiten willen wie der Unterdrückung bürgerlicher Freiheit, der Judenverfolgung, der Fälschung aller wissenschaftlichen Wahrheit, der systematischen Zerstörung aller Sittlichkeit zu empören. Alle haben Angst um ihr Brot, ihr Leben. Alle sind entsetzlich feige. Darf ich es ihnen vorwerfen? Ich habe im letzten Amtsjahr auf Hitler geschworen. Ich bin im Lande geblieben. Ich bin nicht besser als meine arischen Mitmenschen. 21. Mai, Donnerstagvormittag, Himmelfahrt. Wir hatten von Annemarie fast 3 Monate nichts gehört und sie schon verloren gegeben. Schließlich rief sie doch an. Sie solle offen sagen, ob sie unter Verkehrsverbot stehe. Antwort: Nein, es seien nur so viele Abhaltungen gewesen. Wir verabredeten dann den nächsten Tag, und hier war alles unverändert. Die alte Vertrautheit, die alten medizinischen und politischen Gespräche, der alte ständige Wechsel zwischen Optimismus und Pessimismus. Meine Rousseau-Ducrot-Lektüre schleicht. Auch vorgelesen wird nicht viel. Auto, Auto über alles. Erster und letzter Gedanke. 3. Juni, Mittwoch. Der Vormittag brachte ein unangenehmes und kostspieliges Erlebnis. Michael, der mich eingefahren hat, den ich längst als Hysteriker und wohl auch Trinker, im Übrigen anständigen Menschen kenne, der im Krieg Flieger, dann jahrelang erwerbslos war, jetzt als Monteur arbeitet, ein Mann von 39 Jahren, kam und brach sofort in heftiges Weinen aus. Er wolle sich nur aussprechen und verabschieden, er sei fertig, er müsse sterben, er habe das Rasiermesser bei sich, er könne wöchentlich 15 Mark abzahlen, aber nicht 150 auf einmal aufbringen, sein Ehrenwort, er müsse sterben, er ertrage es nicht mehr, sein Mädchen, ein verbotener Eingriff, 350 seien gezahlt worden, der Rest seit Mai fällig, er müsse sterben, seine Lebensversicherung und Tränen und Rasiermesser und Abschied und 15 Mark wöchentlich und so eine zermürbende Stunde lang. Schließlich bekam er von uns einen Scheck über 75 Mark, behauptete, den Rest der Schuld an dem Mann, den er nicht nennen dürfe, würde er in diesem Monat mit seiner Braut zusammen abtragen, danach mir das Geld in Wochenraten zurückzahlen, ließ sich noch 22 Pfennig für die Straßenbahn geben und zog getröstet zu seiner Arbeit. Wahrscheinlich vorher zu seinem Lieblingsgetränk, einem warmen Korn. Es heißt immer, Guttaten trügen ihren Lohn in sich. Mir ist gar nicht sehr belohnt zumute. Jedenfalls bin ich meine 75 Mark los. 12. Juni, Freitag. Nach langer Zeit wieder mal ein Wort zur Sprache des Dritten Reichs. Der Tod eines Hotelinhabers wird von seiner Gefolgschaft angezeigt. Gestern Abend war das letzte Mal Isakowitz bei uns. 14. Juni, Sonntag, Mittag. Wir waren gestern nach Heidenau eingeladen zum nun schon traditionellen Spargelessen. Vorher ein halbes Stündchen in der Gartenausstellung, die mit ihren vielen Verkaufs- und Reklameständen etwas jahrmarktlich wirkte. Wenn ich so friedliche Volksbeglücktheit sehe, glaube ich weniger als je an eine Änderung unserer politischen Situation. Da das Auto bereitstand, waren wir an keinen letzten Omnibus gebunden und blieben lange. Trotzdem ich mich stark alkoholisierte, brachte ich uns sehr gut heim. Nur mit der Einfahrt kämpfe ich immer noch. 23. Juni, Dienstag. Ich notierte dieser Tage aus zwei Unterführerreden. Unser Reich ist von dieser Welt. Und Adolf Hitler, der die Toten von München zur Unsterblichkeit der ewigen Wache erhoben habe, verewige auch dieses Opfer der Bewegung, in dem ein SA-Sturm seinen Namen erhalte. Oder waren es zwei neue Unsterbliche und zwei SA-Stürme? 28. Juni, Sonntag. Am Donnerstagabend hat sich Isakowitz endgültig von uns verabschiedet, sehr abgehetzt und aufgeregt. Ein neues Tischtuch musste daran glauben, er goss mit großer Armbewegung eine volle Tasse Kaffee darüber. Immer häufiger der Wunsch, Erinnerungen zu schreiben, immer öfter taucht Einzelnes auf. 8. Juli, Mittwoch. Ich gab heute Nachmittag sämtliche Bücher des romanischen Seminars zurück. Das Seminar ist endgültig aufgelöst, der Papesch gekündigt. An meinem Direktorzimmer steht jetzt angemalt historisches Seminar. Der Papesch, sagte ich, Sie werden das im Augenblick komisch finden, aber die Dinge können wechseln und wenn ich noch einmal ins Amt komme, rufe ich Sie wieder. Auf solche Weise warte ich etwas tragikomisch meine Autorität. Es war keine schöne halbe Stunde für mich. 16. Juli, Donnerstag. Eine Art Stoizismus, zu Deutsch Stumpfheit, ist über mich gekommen. Wir sind beide 54 und haben ein ganz inhaltsreiches Leben gehabt. Wie viele Menschen kommen schon über die 50? Und Lächerlichkeit und Schande? Das sind doch Begriffe vergangener Zeit. Wir waren angesehene Leute. Was sind wir jetzt? Und was werden wir in zwei Monaten sein, wenn die Judenschonzeit der Olympiade vorüber ist? Wir lesen eben in deutscher Übersetzung Ignazio Silone von Tamara. Die groteskeste Szene des Buches ist ein Gesinnungsverhör, das Schwarzhemd mit den ahnungslosen Bauern anstellen. Wer soll leben? Lautet die Frage. Und die Caffoni wissen nichts vom Duce und Faschismus. Einer antwortet, alle sollen leben und wird als Liberaler gebucht. Einer sagt, nieder mit den Dieben und bekommt die Note Anarchist. Alle sind sie refraktär, was bei uns wohl staatsfeindlich oder jüdisch heißen würde. Unmittelbar vorher lasen wir Romanow, drei Paar Seidenstrümpfe. Das Buch schildert die innere und äußere Zerrüttung des russischen Bürgertums durch die Revolution. Zwei Handlungsteile, eine Ehebruchaffäre und eine ausgezeichnete Zustandsschilderung. Das Wohnungselend in Moskau mit seinen demoralisierenden Folgen. Der Bürgerliche, der sich zu den Kommunisten hinüberzuretten sucht, mit seinem kommunistischen Museumsdirektor einen Plan zur Bolschewisierung des Museums ausarbeitet und den Freund verrät, sobald dieser bei den Parteigenossen missliebig wird. Und er selber sein Nachfolger werden kann. Der Verräter ist kein schlechter Mensch, er ist nur zermürbt. Er will nicht länger außerhalb des Lebens stehen. Einen Augenblick vor dem Verrat weiß er nicht, dass er ihn begehen wird. Ich empfinde es immer wieder als das Grausigste an unserer Situation, dass man ganz und gar in diese Zange Kommunismus-Faschismus eingeklemmt scheint. Es war kein Geld da, um Eva etwas zum Geburtstag zu schenken. Wir feierten, indem wir am Sonntag eine längere Fahrt machten. Da Wiekatz auf Halbbart mitkam, konnten wir in der Zielsetzung üppig sein. Die Geburtstagsfahrt nach Torgau am 12. Juli. Unsicheres Wetter, das sich den ganzen Tag gut hielt, der Wagen immer offen. Durch die Stadt über Kötschenbroda, Coswig nach Meißen, über die Elbbrücke und denselben schönen Blick auf den Fluss und zurück auf den Dom wie bei unserer Leipzigfahrt. Gusti braucht die Elbe und das Leben der Zillenschiffer für ein Kinderbuch. Parole war also möglichst viel Elbe. Durch Richtungsirrtum gerieten wir auf die Straße nach Leipzig. Danach ereignislose Fahrt bis Torgau. Und nun war es wohl Gustis Elbmanie, was uns vom rechten Weg abbrachte und letztlich die Bitterkeit zum sonst Süßen fügte. Wir gerieten in immer schlimmere Dorfstraßen. Schlamm, Löcher, förmliche Granattrichter. Der Wagen legte sich schief, sprang, glitt ab. In jedem Augenblick war das Umfallen des Autos zu erwarten. Sobald wir auf guter Straße waren, ließ ich den Wagen 2 Stunden mit 60, 70 Kilometer laufen. Bei Moritzburg schließlich die Quittung für allzu lange Anspannung. Vor mir ein sehr langsamer Wagen. Ich zögere lange mit dem Überholen. Als ich es schließlich wage, liegt vor mir ein starkes Gefälle. Ich bremse zu rasch ab und bringe den Mann offenbar in schwere Gefahr. Schlimmeres geschieht nicht. Aber jetzt jagt der andere an mir vorüber, droht mit der Faust und bleibt nun bis Dresden im Schritttempo auf der Wegmitte vor mir. Stürzt dort auf einen Schutzmann zu und zeigt mich an. Haben Sie Bier getrunken? Haben Sie Bier getrunken? Der Schutzmann kommt. Haben Sie Bier getrunken? Zu meinem Glück benimmt sich der Ankläger in wildester Weise, behauptet, ich hätte 90 Kilometer gehabt, meine Bremse sei entzwei, er sei auf meinen Wagen aufgefahren und kann doch nicht den geringsten Schaden aufweisen. Ich mache ersichtlich auf Schutzmann und Publikum den besseren Eindruck als der tobende Ankläger. Der sagt etwas von jüdischem Gerede, gegen das man nicht aufkomme, und zieht ab. Bis heute, Freitag, nichts erfolgt. 26. Juli, Sonntag. Nein, 27. Juli, Montag. Inzwischen sind 8 besonders unerfreuliche Tage vergangen und der gestrige Sonntag tat sich besonders hervor. Lange, das Waschweib, dessen Frau bei Gusti Wiekart reinmacht, berichtet ausführlich, wie viel Böses und wahrhaftig diffamierendes Gusti über mein Fahren ausgesagt habe, während sie mir ins Gesicht mit der Torgautour doch sehr einverstanden gewesen. Karl habe gebrochen, so seekrank sei er von meinem holpernden Fahren gewesen, er habe mir mehrfach ins Lenkrad fallen wollen, so böse Fehler hätte ich gemacht, es sei unverantwortlich, wie leichtsinnig der Führerschein ausgegeben werde und so weiter. Wegen solcher Falschheit habe ich wieder einmal den Verkehr mit Gusti Wiekart eingestellt, nachdem ihr bornierter Kommunismus uns eh schon auf die Nerven gefallen war. 13. August, Donnerstag. Mr. Owens, gefällt's Ihnen im Olympischen Dorf? I think the Olympic Village is one of the 7 wonders of the world. Eines der 7 Weltwunder, sagte nun, das ist ja ein Lob, das wir uns gern anhören, wir Deutschen. Die Olympiade, die nun zu Ende geht, ist mir doppelt zuwider. Erstens, als irrsinnige Überschätzung des Sports, die Ehre eines Volkes hängt davon ab, ob ein Volksgenosse 10 Zentimeter höher springt als alle anderen. Übrigens ist ein Neger aus USA am allerhöchsten gesprungen und die silberne Fechtmedaille für Deutschland hat die Jüdin Helene Meyer gewonnen. Und zweitens ist mir die Olympiade so verhasst, weil sie nicht eine Sache des Sports ist, sondern ganz und gar ein politisches Unternehmen. Immerfort wird dem Volk und den Fremden eingetrichtert, dass man den Aufschwung, die Blüte, den neuen Geist, natürlich auch den friedlichen, die ganze Welt liebevoll umfassenden Geist des Dritten Reiches sehe. 16. August, Sonntag. Überall in Spanien hat Moskau seine Hand im Spiel. Gestern Nachmittag erschien im Radfahranzug mit Sandalen und kniefrei ein jodlerischer Bur, Wengler, und blieb stundenlang. Alles sprach gegen ihn, aber er ist ein so grundanständiger Kerl, dass man ihm auch im katastrophalsten Moment Sympathien entgegenbringt. Rotgardisten werden eilig an die Front geworfen. Er erzählt als verbürgt, dass sich bei den Truppen Francos deutsche Offiziere befinden. Er hält den Sieg oder die Niederlage der spanischen Volksfront für europäisch entscheidend und sagte ganz ernsthaft, ohne alles Pathos, man müsste eigentlich hin und ihnen helfen, aber ich kann nicht einmal schießen. Das ist Wengler. Johannes Kühn aber, den ich immer für einen ernstdenkenden Kopf hielt, der Professor der Geschichte Johannes Kühn, hat in der Dresdner NN einen kurzen Artikel zum 150. Todestage Friedrichs des Großen. Darin nennt er ihn auf 100 Zeilen zweimal mit Nachdruck einen nördlich-germanischen Menschen. Seine Philosophie sei zeitübernommen und belanglos. Dahinter stehe der germanische Glaube an ein höheres und jenseitiges. Wenn es einmal anders käme und das Schicksal der Besiegten läge in meiner Hand, so ließe ich alles Volk laufen und sogar etliche von den Führern, die es vielleicht doch ehrlich gemeint haben könnten. Aber die Intellektuellen ließ ich alle aufhängen und die Professoren einen Meter höher als die anderen. Sie müssten an den Laternen hängen bleiben, solange es sich irgend mit der Hygiene vertrüge. 29. August, Sonnabend. Die spanischen Kämpfe sind immer heftiger und immer deutlicher zu einer mehr als spanischen Angelegenheit geworden. Vor ein paar Tagen ist die zweijährige Dienstzeit verkündet worden. So wird die Spannung von Tag zu Tag stärker. 27. September, Sonntag. Wir hatten Lili Jelski de Gandolfo bei uns. Lili hieß bei uns früher die Seekuh und nach ihrer Uruguay-Heirat die Überseekuh. Eva pflegte zu sagen, für Südamerika mag es ausreichen. Nun waren wir beide über ihr zugleich bescheidenes und sicheres, vielfach interessiertes Wesen erstaunt und erfreut. Ihr Mann studierte in Berlin Musik, sie hatten wohl ein mehrjähriges Liebesverhältnis. Welche Blutmischung, wenn sie einmal Kinder hat, der Mann väterlicherseits Italiener, mütterlicherseits Spanier, es ist nicht ganz sicher, ob mit, ob ohne Indiotropfen. Die beiden Fahrten ins Erzgebirge und die Sächsische Schweiz waren wirklich sehr gelungen. Auf der Bastei hatten wir genau da, zwischen vielen Wagen rückwärts einfahrend, geparkt, wo am Pfingstsonntag des vorigen Jahres Isakowitz Wagen gestanden hatte. Der Blick wahrhaft fantastisch schön. Fantastisch ist jetzt offenbar ein Modewort. Es kam bei Isakowitz und bei Walter Jelski in jedem dritten Satz vor und bei Lili in jedem zweiten. Ihr zweites Lieblingswort ist Hemmung oder gehemmt, das dritte gelöst. 4. Oktober, Sonntag. Erntedankfest heute. Gebrüll von Lautsprechern, Bückeberg. Da hat der Regen sein Gutes. Insbesondere die Arbeitskameraden, die mitgeholfen haben, dass wir hier an dieser Stelle eine Teilstrecke der Reichsautobahnen eröffnen können. Auch letzten Sonntag aus Sparsamkeit nur ganz kurze Fahrt, aber eigentümlich interessant. Wir gerieten halb zufällig auf die neue Reichsautobahn Wilsdruff-Dresden, kaum eine Stunde nach ihrer Freigabe. Prachtvoll, dieser gerade Weg, der aus 4 abgesetzten Breiten besteht, aus je 2 überbreiten Einbahnstraßen nebeneinander, ein Rasenstreifen zwischen den beiden Richtungen. 9. Oktober, Freitag. Dies mag wohl der böseste Geburtstag meines Lebens sein. Am Vormittag auf der Bibliothek teilte man mir schonend mit, dass ich als Nicht-Arier den Lesesaal nicht mehr benutzen dürfe. Zur Sprache des Dritten Reichs. Wir müssen die Wissenschaft nationalsozialistisch ausrichten. Man muss dem Führer blindlings die Gefolgschaft leisten. Blindlings. Silvester 1936, Donnerstag. Weihnachten verbrachten wir ganz still. Das Jahresresümee kann ich sehr kurz fassen. Autofreuden und Autoleiden. 6000 Kilometer gefahren. Ständige Verarmung und steigende Finanznot. Keine Hoffnung auf einen Auslandsposten, sehr geringe auf das Ende des Dritten Reichs. Den ersten Band des 18. Jahrhunderts ganz fertiggestellt und nicht bei dem Breslauer Verlag untergebracht. Seit dem Mai Rousseau und noch immer nicht fertig. Mir ist aufgefallen, dass sich der Ton, in dem Viktor Klemperer schreibt, langsam wandelt. Er bleibt in seiner Sprache immer klar, reflektierend und auch selbstbewusst, aber es schleicht sich immer mehr dieses Gefühl der Verunsicherung hinein. Er hat Angst um seine Zukunft, den Verlust seiner Freundschaften. Er hängt an seinem Beruf und an seiner Frau, von der er nun wirklich abhängig wird. Wie sehr, das erfahren wir in den nächsten Folgen noch genauer. Was wir in der kommenden Folge ebenfalls weiter ausführen, ist die Beteiligung und Mitschuld der deutschen Zivilbevölkerung an der NS-Schreckensherrschaft. Dann geht es nicht mehr nur um Wahlergebnisse und Fähnchen im Wind, sondern um Gewalt und das Novemberpogrom. Ihr findet die nächste Folge jetzt schon in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit des Nationalsozialismus, findet ihr dort auch eine Sonderfolge von Die Geschichte geht weiter. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.